Nun schreiten Lucille und Cléante Hand in Hand zur Mitteltür. Winken von dort sehr zärtlich und energisch und verschwinden. Jourdain bleibt allein mit Nicole und Corbière. Er gibt, noch dem entschwundenen Zauber nachblickend, Nicole den Säbel in die Hand. Dann nimmt er ergriffen den Turban vom Kopfe und reicht ihn Corbière zum Halten. Hätte von alledem ein Protokoll aufgenommen. Denn es wird immer neidische Leute geben, die es werden nicht glauben wollen, zu was ich auserkoren wurde, wenn sie es nicht schwarz auf weiß sehen. WDR 3. Meine Damen und Herren, als Hauptwerk der heutigen Folge der Historische Aufnahme hörten Sie die von Hugo von Hofmannsthal für Max Reinhardt geschriebene Neubearbeitung des Molière'schen Bürger als Edelmann mit der Musik von Richard Strauss in der 1955 unter der Regie von Wilhelm Semmelroth aufgenommenen Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks und des Österreichischen Rundfunks Salzburg. Hier noch einmal die Besetzung. Jourdain, ein Bürger, Hermann Thiemich. Lucilla, seine Tochter, Chariclia Baxevanos. Cléante, deren Verehrer, Peter-René Körner. Dorante, ein Glücksritter, Romuald Pegny. Dorimène, eine Witwe, Friedel Münzer. Nicole, Dienerin bei Jourdain, Eva Petrus. Corbière, Lakai bei Cléante, Hans-Ernst Jäger. Ein Philosoph, Alfred Balthoff. Ein Fechtmeister, Hermann Pfeiffer. Ein Tanzmeister, Paul Bürke. Ein Musiklehrer, Hans Mardin. Lakai des Jourdain, Herbert Hennis. Es sangen Paula Lechner, Sopran, Jean Madeira, Alt, Otto Wiener, Bass, sowie die Konzertvereinigung des Wiener Staatsopernchores. Es spielte